Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich darf euch alle herzlich willkommen heißen zu unserer Antifa-Kneipe. Wir haben heute Christoph Beckmann aus Heidelberg zu Gast und er wird uns was zur Kibbutz-Bewegung erzählen. Wenn ihr Fragen habt, kurze Verständnisfragen, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Ansonsten ist es, glaube ich, so, dass er sich dann längere Fragen notieren wird und die am Ende beantworten wird. Also wir können danach natürlich noch eine offene Diskussion machen. Ansonsten kann ich auf unseren Infotisch hinweisen, der da vorne steht. Da könnt ihr auch später gerne mal vorbeischauen und gucken, was wir da an Magazinen und Texten und Büchern für euch haben. Und ich darf noch auf unsere nächste Kneipe hinweisen, die am 19. September stattfinden wird. Und zwar wird es da zur Situation russischer Antifas wahrscheinlich einen Film gezeigt. Und danach gibt es ein Konzert mit Moskau Death Brigade und What We Feel. Ja, ich glaube, dann können wir anfangen. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Moderation und für die Einladung. Der Text, der jetzt kommen wird, wurde ursprünglich auch für eine ähnliche Sache geschrieben, also auch für ein antifaschistisches Treffen. Er wurde mit einem Text angekündigt, wo gesagt wurde, dass die Kibbutz-Bewegung mit aktuell 280 Kibbutzim und ca. 120.000 Kibbutznikim, also Leuten, die da wohnen, eines der größten sozialen Experimente im Endeffekt ist, dass es so überhaupt zurzeit weltweit gibt. Und dass der Untergang des Kibbutz zwar sehr oft prophezeit wurde und wird, allerdings nie in der Form eingetreten ist. Und dann noch, dass die politischen Positionen der Bewegung dabei so komplex wie verschieden sind und das Kibbutz im Endeffekt im und auch eventuell vom Spannungsfeld zwischen den Gedanken eines Karl Marx und eines Aaron David Gordon existiert, zwischen Kommunismus, Anarchismus, Naturverbundenheit, Arbeitswahn und der Realität. Soweit zu dem, wie es ursprünglich angekündigt wurde. Zurzeit ist es ja kaum möglich, über ein irgendwie mit Israel zusammenhängendes Thema zu sprechen, ohne mit aktuellen Bezügen konfrontiert zu sein. Das heutige Thema, die Kibbutz-Bewegung, wird ja allerdings vor allem unter diesem soziales Experiment-Aspekt eigentlich gesehen, auch wenn natürlich dieser andere Aspekt, dieser zionistische Aspekt da konstant hineinspielt. Also es wird hauptsächlich um Ideologie gehen, um die Ideologie der Kibbutz-Bewegung. Dabei werde ich drei Dinge heute versuchen. Zunächst werde ich eine Einführung geben, einige einführende Dinge über die Kibbutz-Bewegung sagen. Und dann im zweiten Teil über das Selbstbild dieser Menschen tatsächlich sprechen. Und zuletzt das auch in Beziehung setzen zu den oben genannten, also Gordon und Marx vor allem, die man hier auch sieht. Also wer ist, einen kennt man, den anderen ist der andere. Letzteres erfolgt dann natürlich auch in gewisser Weise in kritischer Absicht und von da aus kann man da, glaube ich, auch ganz gut in eine Diskussion starten. Die ersten beiden Teile werden sehr informationslastig, sehr so in die Richtung gehen, glaube ich, wenig, worüber man groß diskutieren kann. Das wird natürlich jetzt für einige viel Neues sein, für andere werden sich gerade die ersten beiden Teile zurücklehnen können und Ohrenschützer aufsetzen können, das ist nun mal so. Wie gerade schon gesagt wurde, halt Verständnisfragen bitte sofort einfach kurz irgendwie melden, irgendwie sagen, hey, hallo hier. Wenn es halt länger ist, am besten fürs Ende aufsparen. Ich werde da auf jeden Fall auch noch auf andere Sachen antworten und dann eben auch Diskussionsbeiträge und sowas. Ja. Funktioniere. Ja. Hier haben wir so einen Kibbutz, das ist Merom Golan. Der hier zitierte Yehuda Harel kommt eben genau daher. Das Ding hat sehr langsame Reaktionszeit. Wir wollten eine Gesellschaft schaffen, in der völlige Gleichheit herrscht. Zur Definition des Kibbutz sind israelische Kollektivsiedlungen, Dörfer könnte man sagen. In manchen Fällen sind es eher kleinere Städte. Also kurz zum Begriff, der Bewohner des Kibbutz ist der Kibbutznik. Plural von Kibbutz ist Kibbutzim, der von Kibbutznikim. Also ganz kurz, dass diese Begriffe eben klar sind. Die Anzahl dieser Bewohner, also der Kibbutznikim pro Kibbutz, schwankt dabei zwischen 1000 und 100, könnte man ganz grob sagen. Teilweise auch unter 100, gerade in dieser Anfangszeit ging es runter bis irgendwie, bis teilweise ein Dutzend Bewohner nur. Das Kibbutz ist kollektivistisch, in dem gibt es zumindest im idealen ursprünglichen Modell kein Privateigentum, vor allem nicht an Produktionsmitteln. Es ist basisdemokratisch, alle wichtigen Entscheidungen werden in dieser Kibbutz-Vollversammlung getroffen, die halt ein sehr wichtiges, sehr zentrales Organ ist, über das ich gleich auch noch was sagen werde. Und es ist ein volontäres Konzept, das heißt, niemand wird zum Leben im Kibbutz gezwungen, es basiert eben auf der Freiwilligkeit. Es ist auch, dieser Punkt ist etwas historisch, heute ist es sehr aufgeweicht. Eigentlich sind die landwirtschaftlich ausgerichtet gewesen. Was auch noch sehr wichtig wird, später werde ich gleich noch was sagen, wieso das wichtig ist. Das ganz klassische Kibbutz ist weiterhin säkulär. Das heißt, der Kibbutznikim der ersten Stunde steht am Schabbat sozusagen auf dem Feld und sieht eine Synagoge nur von innen, wenn die Kibbutzbewegung beschließt, auf irgendeinem Ausflug eine zu besichtigen. Und sonst war das halt dieser klassische, so ein geflügeltes Wort, ist halt Kibbutz-Atheism. Also, ja. Geld für seine Arbeit bekommt der Kibbutznik nicht im ursprünglichen Modell. Aber dafür kommt halt das Kibbutz für alles auf, was der Kibbutznik braucht, also Kleidung, Essen und in manchen Kibbutzim auch eigenes Schwimmbad. Und ein wichtiges Motto der Bewegung ist oder war: arbeite, was du kannst und du hältst, was du brauchst. Hört sich sehr nach einem gewissen Marx-Zitat an, also jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das hört sich schon sehr ähnlich an. Hier ein weiteres Kibbutz, das ist Lavi. Ich habe das Foto hier aufgenommen, weil man da einige typische Merkmale sehen kann. Es ist kreisförmig angelegt. Und es ist halt so, dass man sich im zentralen Bereich hat man hier die Verwaltungsgebäude und vor allem die Bibliothek und diesen zentralen Speisesaal, wo halt auch die Vollversammlung stattfindet. Und darum herum eben hat man die Wohngebäude und darum herum eben ein, sowas wie Wirtschaftsbetriebe, Felder und sowas. Gewisse Parallelen zu irgendwelchen osteuropäischen Plattenbauten sind jetzt nicht wegzureden. Als ich das ursprünglich mal zusammengestellt habe, kam ein Mitbewohner rein, guckte drauf und meinte, weshalb müssen die Linken eigentlich immer rund bauen? Also das Ganze sieht hier natürlich etwas schöner aus, das ist halt von diesem Konzept der Gartenstadt auch geprägt, was man ja auch zum Beispiel in Tel Aviv sehr, sehr gut sieht immer. Und ein anderer wichtiger architektonischer Einfluss ist eben der Bauhausstil. Hier ein Plakat aus den 20er Jahren, 30er Jahren, wo man das Ganze jetzt noch mit so ganz typisch ist für diese Werbung aus der Zeit, mit so einer 1001-Nacht-Klischee-Romantik irgendwie da dazu hat, mit Zelten, Kamelen und Wüste und Palmen und sowas. Nur ganz, jetzt wo wir gerade schon dabei sind, kurz zur Geschichte des ersten Kibbutz. Degania wurde 1910 von 10 Männern und 2 Frauen gegründet. Der Erfolg des Konzepts lockte weitere Siedler an, sodass das Kibbutz bald in 2 Teile, Aleph und Bet, gespalten wurde. Und ab 1922 war ja Palästina ein britisches Mandatsgebiet und da entstanden halt Land ein, Land auf, weitere Siedlungen dieses Typs. Ab 1936 wurden die dann zusehends befestigt, was irgendwie so. Und das wurde so gemacht, dass man tatsächlich alles, bist du wohl, alles, was man eben für diese Siedlung brauchte, eben mitgenommen hat, sodass man tatsächlich das in einer Nacht aufbauen konnte, weil man irgendwie Angst hatte, nach einer Nacht eben angegriffen zu werden. Denn diesen arabischen Aufstand, der ab 36 bis 39 eben da wütete, der richtete sich eben, anders als sehr viele Historiker es darstellen, nicht nur gegen die britische Mandatsmacht, sondern auch sehr stark eben in wahllosem antisemitischen Terror. Und also das ist eben auch dieses Bild vom, von den Farmern, die in gepanzerten Traktoren irgendwie auf ihre Felder fahren, halt sehr, sehr prägsam ist. Was eben auch, also diese Mauerturmsiedlungen sind halt bis heute ein wichtiger Teil der Selbstdarstellung. Nicht nur der Kibbutz-Bewegung, sondern irgendwie auch sehr viel Teil von dem israelischen Selbstbild. Hier zum Beispiel ein Beispiel dafür, das ist ein Freilichtmuseum. Da haben die so ein Ding einfach mal nachgebaut, was eben zeigt, wie gerne man darauf verweist. Tatsächlich waren diese Siedlungen gerade im Unabhängigkeitskrieg sehr wichtig, auch für das Überleben des jüdischen Staates. Also das ist halt auch etwas, worauf sehr oft verwiesen wird. Hier ist das Ende des jüdischen Vormarsches in Degania ist es. Und hier in Nekba das Ende des Ägyptischen. Also dieser Verweis darauf ist halt sehr häufig. Und dass tatsächlich diese, weshalb das wichtig ist, dieser Einfluss, ist halt, weil auch die ursprünglichen Eliteeinheiten der Haganah und der israelischen Armee sich aus der Kibbutz-Bewegung rekrutieren. Weshalb erzähle ich das? Naja, daraus werden Generäle und in den ersten Jahren des israelischen Staates wurden aus Generälen Politiker. Sprich, die Kibbutz-Bewegung hat gerade so die ersten Jahre lang extrem großen politischen Einfluss ausgeübt. Gerade Kritiker der Kibbutz-Bewegung und der linken Parteien, also zum Beispiel aus dem Likud, drückten sich da viel drastischer aus und unterstellten die verschiedenen Dachorganisationen, in die Kibbutz-Bewegung zerfällt, besäßen je eine Partei. Also, dass die Haatzi, die Mapam heute Meretz kontrolliert und die Haimochat, die Avodah und so weiter und so fort. Und dass da eben so eine so diese Behauptung vorgeherrscht hat, dass die einfach die komplette Politik kontrollieren. Ja, bei 1,5% der Bevölkerung. Der Einfluss ist halt sehr stark zurückgegangen, vor allem in der Regierungszeit Menachem Begins, das auch eben eine Likud-Regierung war. Und von der Dominanz der Politik oder sowas wird heute überhaupt nicht mehr gesprochen. Also das ist tatsächlich historisch. Wirtschaftlich war das Kibbutz nie bedeutsam. Das war zwar immer so, dass sich alle damit beschäftigt haben, aber damit ist man eigentlich schon der Selbstdarstellung auf den Leim gegangen, denn selbst im landwirtschaftlichen Sektor, wo es ja seinen Fokus hatte, hatte es nie irgendwie die Bedeutung, die man sich gerne ausgedacht hat oder die sich eben die Kibbutznikim selber gerne zugeschrieben haben. Was allerdings interessant ist, ist, obwohl sie wenig bedeutsam waren, waren sie sehr erfolgreich. Das heißt, schon zu Zeiten der Staatsgründung waren das die ländlichen ländlichen Lebensformen, so Siedlungsformen mit dem höchsten Lebensstandard. Das ist halt schon relativ beeindruckend, dass halt Menschen, die irgendwie vor einer Generation mit irgendwelchen Zelten in der Wüste angefangen haben, dass die so weit kommen, dass Menachem Begin, um jetzt nur mal zu nennen, zwar übertrieben hat, als er in seinem Wahlkampf davon gesprochen haben, das seien die wahren Millionäre Israels mit ihren eigenen Schwimmbädern, dass allerdings eben das auch irgendeine gewisse Basis hat, dadurch, dass sie eben wirklich diesen sehr, sehr großen wirtschaftlichen Erfolg hatten. Ab den 80er Jahren waren die allerdings sehr von den Wirtschaftskrisen in diesem Staat halt sehr stark betroffen und reagierten darauf zum einen eben mit einer Fokusverschiebung, das heißt, dass man sich nicht mehr nur auf die Landwirtschaft konzentriert hat, sondern auch industrielle Betriebe irgendwie gegründet hat, zum anderen aber auch mit einem mit halt Privatisierungsversuchen. In manchen Kibbutzim so auch dem Einführen von Löhnen und sowas. Und seitdem sind auch diese verschiedenen Bewegungen dadurch sehr gut unterscheidbar. Also ursprünglich waren das verschiedene Dachorganisationen, die sich hauptsächlich anhand von Parteipolitik gestritten haben. Heute ist es eher so, dass es tatsächlich um diese verschiedenen Formen geht. Der erste Aspekt, der tatsächlich aufgegeben wurde und das ziemlich flächendeckend, das gibt es tatsächlich, soweit ich weiß, überhaupt nicht mehr, ist tatsächlich das Aufgeben des sogenannten Kinderhauses. Das heißt, dass die Kinder alle zusammen, irgendwie die ganzen Kinder vom Kibbutz zusammen in einem Haus gewohnt haben und nicht eben, wie es so für uns alle normal ist, irgendwie bei den Eltern. Und kurz noch, heute leben halt 280 Kibbutzim, 120.000 Kibbutznikim, was nicht ein Fünftel, 1,5% der Bevölkerung entspricht. Das hat verschiedene Siedlungsformen inspiriert halt in Japan, in den USA und im Zuge des sudanesischen Bürgerkriegs eben auch im Sudan, also Flüchtlinge, die nach Israel kommen, wurden eine Zeit lang gerne in den Kibbutzim einquartiert, weil das so, ja, die Linken haben die halt aufgenommen, so nach dem Motto. Es hat auch zum Beispiel auch eben eine Likud-Regierung da so genau eben, haben sich ziemlich genau so ausgedrückt. Und die sind da tatsächlich danach auf die Idee gekommen, dass man das ganz gut kopieren könnte. Nun etwas theoretischer zu den Zielen dieser Kibbutz-Bewegung. Zentrales Motiv dieser Bewegung war halt die Vision einer neuen Gesellschaft. Jene sollte nicht nur egalitär sein, sondern auch zu den Wurzeln zurückführen. Und das gleich im doppelten Sinne. Zum einen Sinne, in dem des Zionismus, das heißt, man gesagt hat, wir gehen irgendwie zu so kulturellen Wurzeln von irgendwelchen Vorfahren zurück, was vor allem in der Vor-NS-Zeit eine Bedeutung hat. Also ab dem NS war das eher so eine Sache, ja, wohin sonst? Ja? Aber vorher war es halt eine sehr bewusste Entscheidung. Der andere Aspekt, wo man eben so ein Zurück zu den Wurzeln hatte, ist halt der, dass man eben im Sinne einer Rückkehr zur Natur verstanden hat. Die landwirtschaftliche Ausrichtung der Kibbutzim war also nicht rationaler Natur, also wo man sich irgendwie klar war, dass ein israelischer Staat sich hätte selbst versorgen müssen, denn am Beginn der Kibbutzbewegung glaubte man, also ganz ähnlich irgendwelchen Sachen, wie wir sie von, wie man sie auch von Herzog zum Beispiel aus Altneuland oder so kennt, dass man noch an so ein friedliches Zusammenleben geglaubt hat, sondern tatsächlich eben aus ideologischen Gründen. So ging eben, was es eben zum Beispiel auch von so Leuten wie Herzl und den klassischen Zionisten eben unterscheidet, eben nicht in die Stadt, sondern eben aufs Land. Je unwirklicher, desto besser. Das harte Leben auf dem Land, so war der Gedanke, denn das haben sie eben A gefunden, indem sie die unwirklichsten Gegenden sich ausgesucht haben, also irgendwelche steinigen Hügel, die vorher für unbebaubar gehalten wurden oder auch in der Negev und sowas oder in irgendwelchen Sümpfen. Das ist auch der Grund, weshalb sie eigentlich bis 1936 überhaupt keine Probleme irgendwie mit der arabischen Bevölkerung hatten, weil sie sich schlichtweg dahin gegangen sind, wo niemand so recht gewohnt hat und auch relativ verrückt gehalten wurden mit. Durch diese Siedlungsorte sollte halt so die Notwendigkeit zu einer Pionierarbeit im Endeffekt gekommen. Durch diese harte Pionierarbeit sollte der Diaspora-Jude, das war so der Gedanke der Kibbutznikim, zum Sabra, zum neuen Hebräer werden. Vom Ersteren, dem Diaspora-Juden, grenzte man sich ganz bewusst ab. Sabra nannten sie sich nach dem hebräischen Wort für einen Feigenkaktus. Das ist eine Pflanze, die kommt tatsächlich nur in der Levante vor. Also schon da findet man diese Abgrenzung. Vom Sabra spricht man im Sprachgebrauch von jemandem, der entweder in Israel geboren ist oder jemand, der eben verwandelt ist dazu, indem er irgendwie so eine Verbindung wieder mit diesem Land aufgebaut hat. Also dieses Wurzelnschlagen, Striping Deep Roots, das findet man da zum Beispiel immer wieder. Ein wichtiger Schritt, als Anfang, war irgendwie das Ablegen dieses Diaspora-Namens. Das heißt, dass man wirklich so eine neue Identität schuf, indem man auch eben den Namen wechselte und jetzt nicht mehr, Teebaum, sondern Dayan hieß. Also so, die Kaktusfeige war allerdings auch im anderen Sinne Programm. Das ist eine Frucht, die ist außen hart und innen weich. Und der ideale Sabra war eben nicht einfach nur stark, hart, wehrhaft, wie die Vorstellung zum Beispiel von Max Nordau, vom Muskeljuden, sondern er sollte eben auch gebildet, nachdenklich, einfühlsam und ganz wichtig mit dem Land verbunden sein, in dem er lebte. Und im Endeffekt Prototyp dieser Identität, die über Max Nordaus Vorstellung eben, die ganz klar halt gerade von den russischen Pogromen um 1900 rum, so 1900 bis 1906, geprägt war, über diese, dieser Prototyp, diese Vorstellung ist eigentlich Moshe Dayan, der wirklich so alles in diesen Sachen mehr oder weniger ideal verkörpert hat. Er war in Degania Aleph geboren und galt so als der Nachdenkliche und der gleichzeitig irgendwie der Kriegsheld und war ja auch bekannt dafür, dass er irgendwelche Liebesgedichte vom, im Panzer schrieb und all solche schrägen Geschichten über diesen Typen gibt es ja. Ja, das ist tatsächlich, das, da merkt man, wie verrückt diese Projektionen sind, aber dass es dann tatsächlich noch sogar Leute gibt, auf die das passt. Also so eine ganz merkwürdige Form, wie die es tatsächlich auch versucht haben, das umzusetzen. Dieser Moshe Dayan, der hat tatsächlich alles, was man da rein projiziert, da hat man in dem Endeffekt wiedergefunden. Deshalb wird er da eigentlich immer genannt. Um nochmal daran zu erinnern, diese Betonung der Wehrhaftigkeit von irgendwelcher Stärke und so, das ist natürlich nur als Reaktion zu denken auf die großen Pogrome, also Anfang des 20. Jahrhunderts, Bialystok, Chisinau, Odessa, Kiew und sowas, das prägte natürlich dieses Selbstbild. Der Kibbutznik unterschied sich halt von diesem generellen Sabra-Bild halt durch dieses Hinzutreten des Gedankens von wir versuchen ja eine neue, eine andere Gesellschaft zu gründen und also der zentrale Unterschied ist es, wo ich gleich auch noch bei Gordon was zu sagen werde, dass gerade so Gordon inspirierte Menschen eher gedacht haben, wir gehen zu etwas zurück und nicht den Gedanken einer neuen Gesellschaft hatten, sondern von einer Rückführung. Ja? Und da ist es halt die Kibbutz-Bewegung praktisch komplexer, weil man auf der einen Seite so einen Rückführungsgedanken hat, der so praktisch aus dem klassischen Zionismus kommt, und auf der anderen Seite die Gedanken von einer neuen Gesellschaft, eher so aus dem sozialistischen Gedankengut im Endeffekt. Aber bei all diesen, Lebensentwürfen, Gesellschaftsfantasien und Idealen darf man auch nicht vergessen, dass viele aus ganz pragmatischen Gründen sich dieser Kibbutz-Bewegung angeschlossen haben, denn nach monatelanger Flucht vor erst den Pogromen in Russland und dann aus Deutschland ertrug man dann auch das Gerede von einer neuen Gesellschaft gerne, denn die Bewegung, die Kibbutz-Bewegung warb in Tel Aviv eben bei den Neuankömmlingen mit einem Dach, Arbeit und Essen einer Zukunft schlichtweg und so lässt sich auch diese Faszination erklären, die das auch auf Leute ausgeübt hat, die vorher eben nicht irgendwie, sagen wir mal so sozialistisch affiziert waren oder so. Ich habe hier ein paar Plakate, um das ein bisschen zu illustrieren, wo ich auch noch ein bisschen was zu sagen werde. Die ersten beiden sind nicht explizit Kibbutz bezogen, sondern eher so, aber ich glaube, es ist wichtig, um so ein gewisses Bild zu bekommen. Also hier diese Abwendung von der grauen Großstadt und Hinwendung irgendwie so zu einem auch wieder total überzeichneten Israel, also hier mit irgendwelchen exotischen Früchten, unter anderem der Ananas, die natürlich da auch super hinpasst. Das ist immer noch gut. Das andere hat man zum Beispiel auch solche Sachen. Hier das links, das Flag-Raising und im Hintergrund diese Modernisierung, irgendwie Fabrikenbau und Stadtbau mit einem Schönheitsideal, halt ganz, ganz klassisch noch aus so vor Audrey Hepburn-Zeiten, also aus so Zeiten noch von Marilyn Monroe, was man ganz, ganz offensichtlich erkennt. Also, und dann eben allerdings das andere Set ist tatsächlich von einer Werbeveranstaltung der Kibbutz-Bewegung. Man hat sehr klar dieses im Hintergrund dieses Bauhausgebäude wieder hat und dazu eben diese Feldarbeit und diese Kleidung, die auch in Israel halt zum Klischee geworden ist. Also dass tatsächlich lange Zeit auch das sehr, sehr gemacht wurde, dass man bewusst sich auch nach diesem Klischee gekleidet hat, so gerade im Kibbutz. Und hier auch diese Gleichheit von Mann und Frau Gedanken, den hier auch irgendwo bildlich versucht wurde zu verwirklichen. Also da kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen zu Geschlechterrollen und Kibbutz. Zunächst weiter. Und jetzt gerade so, die nächsten beiden sind zeitlich ein bisschen später angesiedelt. Einmal hier Verteidigungssicherheit Aufbau aus Deutschland eben Plakat, wo man auch diesen Gedanken hat, der dann von dieser Wehrhaftigkeit und irgendwie von Verteidigung und gleichzeitig aber von Aufbau, also praktisch Sicherheit als Reaktion und Aufbau als Vision. Kann man das so, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Und daneben auch aus dem ursprünglich aus dem deutschsprachigen Raum. Da sieht man im Hintergrund dieses befestigte Kibbutz, ja, mit dem Mauer drum und so. Das ist halt wirklich sehr prägend für diese Zeit ab 36. Und ist alles natürlich im Stil so dieser 30er, 40er, 30er Jahre eher so, ne? Neue Sachlichkeit und sowas. Wichtiger Stichwortgeber der Kibbutz-Bewegung war Aaron David Gordon, ein aus Russland kommender Intellektueller. Zentrale Gedanken seines Werks sind die Ablehnung der dekadenten Kultur, vor allem Europas, der seiner Meinung nach im befindlichen im Fall befindlichen bürgerlichen Gesellschaft, und das heißt, sich irgendwie davon abgegrenzt hat. Anders als irgendwie so völkisch-biologistische Autoren betrachtet er diese Dinge allerdings sehr kulturimmanent, und seine Antwort ist die Rückführung auf Natur, nicht nur zur Natur im Sinne von Umwelt, sondern auch auf einer irgendwie imaginierten eigenen Natur. Und diese Natur ist halt sowohl Ziel als auch Weg zu diesem Ziel, weil er tatsächlich, um zur Natur zurückzuführen als Mittel, im Endeffekt die Arbeit vorschlägt oder propagiert. Diese Natur füllt er dann allerdings auch mit nichts anderem als körperlicher Arbeit. Für Gordon lebt der Mensch nur dann wirklich, wenn er direkten Kontakt zur Natur hat, deren Energie er dann spürt. Und das sieht er halt nur über körperliche Arbeit verwirklichbar. Ein Leben irgendwie von Handel und oder gar von der Arbeit anderer ist für ihn halt überhaupt kein Leben, das schreibt er auch so. Gordon war halt der Ansicht, dass gerade in der Diaspora oft eben genau dieser Aspekt körperlicher Arbeit fehlte, welche für ihn halt natürlich diese Verbindung zur Natur bieten sollte. Gewisse irgendwie Überschneidungen zu manchen antisemitischen Autoren kann man natürlich jetzt sofort, denke ich, sehen. Von diesem Standpunkt aus lehnte Gordon allerdings auch den mit einem gewiss besseren Marx-Verständnis als große Teile der Arbeiterbewegung den Marxismus ab, beziehungsweise den Sozialismus in seiner revolutionär-marxistischen Ausprägung, da dieser die Emanzipation des Menschen von der Arbeit statt zur Arbeit hin propagierte. Und so würde gerade in den Zielen des Marxismus irgendwie die Entfremdung von der Natur beibehalten, die es allerdings seiner Meinung nach abzuschaffen gelte. Oder wie er es sich formuliert, erst wenn wir die Arbeit an sich zum Ideal erheben, richtiger, wenn wir das Ideal der Arbeit zur Entfaltung bringen, können wir von unserer Krankheit gesunden und den Riss schließen, der uns von der Natur trennt. Und auch so ein Entwurzelungsgedanken, was er sehr, sehr oft formuliert, dass man irgendwie entwurzelt sei und halt zurückkehren müsste und sowas. Aber interessant ist halt, genauso wie man sich eben auf den Antimarxisten Gordon bezogen hat, genauso hat man sich halt gerne auf Marx bezogen. Und gewisse Übereinstimmungen, zumindest zu Teilen der marxischen Ideen, sind halt nicht zu leugnen. Kurzes Beispiel dazu: die Trennung zwischen Proletarier und Bourgeoisie ist natürlich im Kibbutz aufgehoben. Das Privateigentum an Produktionsmitteln ist im Endeffekt abgeschafft, denn es gibt eben keinen Unterschied zwischen Produktionsmittelbesitzer und Arbeiter. Da die Aufgaben in Rotation vergeben werden, verlieren sie den auch von Marx beschriebenen Charakter, den Menschen durch und durch zu formen. Und produziert wird, auch hier spreche ich jetzt vom ursprünglichen Modell des Kibbutz, nicht nach den Maßgaben der Kapitalverwertung, sondern nach jenen der Bedürfnisse ihrer Mitglieder, deren materielle Gleichheit eben zumindest in gewisser Weise, oder natürlich nicht vollständig, weil es die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kibbuzim gibt, aber zwischen den einzelnen Bewohnern eben auch verwirklicht ist. Das haben die sehr ernst genommen. Also es ist vollkommen normal gewesen, oder auch heute noch in den sehr linken Teilen der Kibbutz-Bewegung, dass irgendwelche Leute, die in Jerusalem Minister sind, ins heimatliche Kibbutz kommen, und da man diesen Leuten, weil sie ja dauernd weg sind, keine verantwortungsvolle Aufgabe geben kann, müssen sie dann halt da Teller abwaschen. Also das ist eine totale Normalität irgendwie, was sehr merkwürdig wird, wenn man das sieht. Natürlich muss man allerdings sagen, dass sie mit diesem gerade von Gordon übernommenen Gedanken, von Gordon übernommenen Verhältnis zur Arbeit natürlich eine Fetischisierung von Arbeit betrieben oder der zumindest Tür und Tor geöffnet haben. Ja, und jene Apologetik, die da auch hintersteckt, also dieses Zeug von irgendwie der Entfremdung, von der Natur, die es irgendwie zu überwinden gibt, dem stand natürlich auch ein Marx immer kritisch gegenüber. Ebenso bleiben, und da bin ich auch schon fast am Ende, ebenso strukturelle Bestimmungen bürgerlicher Subjektivität am Ende dann doch nicht überwindbar. Und der tatsächliche Versuch, aus diesen Bestimmungen auszubrechen, gerade aus diesen Produktivitätsbestimmungen und sich irgendwie sowas zu widmen wie einer Produktion nach eben nicht nach kapitalistischen Maßstäben, ist halt im Großen und Ganzen in großen Teilen der Kibbutzbewegung eben gescheitert. Und man ist tatsächlich wieder zu einer kapitalistischen Produktion in Gemeinbesitz zurückgekehrt. Ja, und so zeigen sich eben Probleme bei irgendwie so diesem Versuch, aus dieser Subjektivität auszubrechen, aber gleichzeitig die Gesellschaft nicht komplett zu verändern. Das trennt auch die Kibbutzbewegung von irgendwie so revolutionären Marxisten, dass sie tatsächlich nie versucht haben, den Staat in die Hand zu nehmen oder zu radikal zu verändern, sondern in ihren eigenen Siedlungen eben versucht haben, irgendwie so ein soziales Programm zu fahren und dachten, dass es das irgendwie das ist, womit man eine komplett neue Gesellschaft schafft, und das hat sie dann im Endeffekt auch wieder eingeholt. Marx' Ansicht, man müsste die Menschen aus der Idiotie des Landlebens befreien, ist letztlich auch natürlich nicht ganz kibbutzkonform. Aber so sehr es eben diese Probleme gibt, diese Unmöglichkeit im Kapitalismus irgendwie ein richtiges Leben sozusagen zu errichten, so sehr zeigt sich dann auch, dass die Kibbutzbewegung ganz gut dazu geeignet ist, aufzuzeigen, inwiefern tatsächlich dieses falsche Leben, um jetzt Adorno zu zitieren, tatsächlich falsch ist und wie falsch sie eigentlich ist. Denn jedes Gerede von einer unüberwindlichen Natur des Menschen, diesem Gerede kann man natürlich mit dem expliziten Verweis auf die Kibbutzbewegung begegnen. Und die Bestimmung bürgerlicher Subjektivität, also der von Marx analysierten Warenbesitzer, also können so auch irgendwo erkannt werden, auch wenn ein Ausbruch aus diesen eben auch mit solchen sozialen Experimenten nicht dauerhaft gegeben ist. Und so möchte ich mit einer Geschichte im Endeffekt enden, die Josef Krieden und Sadia Gelb in ihrem Buch The Kibbutz Experience berichten. Das ist ein Bewohner des Kibbutz Kfar Blum. Und die berichten halt davon, dass ein Bericht aus der Zeit, wo der eine bei der israelischen Armee war, und berichtet eben davon, dass eine Gruppe israelischer Rekruten, die eben alle aus dieser Kibbutzbewegung kamen, durch irgendwie einen Marsch hatten über mehrere Tage, und dann ist ihnen eine Schafherde begegnet. Und das gehörte einer arabischen Familie, und der Junge, der die Schafe gehütet hat, ist, sobald er die Soldaten gesehen hat, eben weggelaufen und hat sich versteckt. Und die Reaktion dieser Leute war eben, wir haben hier eine Schafherde. Und der Gedanke von Privatbesitz war in dem Moment so fremd, dass ihr einziger Gedanke war, wir haben Hunger, und einfach mal so ein Ding einfach gegrillt haben. Und dann am nächsten Tag ist dann der Vater des Jungen zur israelischen Polizei gegangen und gesagt, ja, was ist denn da los? Und die haben natürlich dann die Armee angerufen, und dann haben die den einen Herrn aus dem Kibbutz eben angerufen, weil sie sich gedacht haben, wenn wir mit denen reden, die verstehen uns gar nicht, wir nehmen uns den einzigen Offizier, den wir kriegen könnten, der aus der Kibbutzbewegung kommt, der bei uns in der Einheit ist, und haben den eben dem gesagt, erklär denen mal, dass das nicht geht. Und da ist der dann zu denen gekommen und gesagt, was habt ihr da gemacht? So, ja, da war eine Schafherde, wir hatten Hunger. Und dieser Gedanke von Privatbesitz ist eben gerade in diesen sehr linken Kibbutzim doch sehr aus dem Bewusstsein verschwunden, was ich eine sehr interessante Entwicklung finde. Ja, das war's soweit von meiner Seite. Ich bin jetzt, also ich weiß nicht, ob wir eine Pause machen wollen, ansonsten bin ich offen für Fragen, Anmerkungen und schön formulierte Pöbeleien. Boah, ich war schnell. Mich würde mal interessieren, wie denn so so diese Naturverbundenheit schon so fast so dieses Pazifistische eigentlich zusammenpasst mit dem, dass sie so politische und vor allem militärische in den Stellen. Ja, die Naturverbundenheit hat halt nichts mit, für sie erstmal nichts wirklich mit Pazifismus zu tun. Also ich würde jetzt, also ich kann jetzt selber nicht so viel mit Pazifismus anfangen, aber wenn man jetzt von Ihnen ausgeht, würde man wahrscheinlich genau diese Trennung eben finden, dass Sie eben nicht den Zusammenhang sehen würden. Die Naturverbundenheit ist halt, es geht halt darum, dass man irgendwie zurück zu irgendwelchen Wurzeln kommt. Dass sie tatsächlich diese militärische Bedeutung haben, hat schlichtweg damit zusammengehangen, dass sie explizit von gerade von dem Ord Wingate, also einem britischen Offizier, der da irgendwelche die Elite der Haganah, also in Palmach und die Special Night Squads ausgebildet hat, dass der tatsächlich sich diese Leute gesucht hat, weil er irgendwie davon ausgegangen sind, dass die irgendwie mehr irgendwie sich auf dem Land bewegen können, ohne dass es ihnen irgendwie ungewöhnlich ist oder sowas, oder dass sie irgendwie, weiß nicht, kein Problem damit haben, draußen zu schlafen oder so. Und das ist einfach nur eigentlich nur eine historische, zufällige Entwicklung. Aber Pazifismus, tatsächlich ist es so, dass auch gerade in der Zeit, wo das zurückgegangen ist, ab dem, also gerade im Libanon-Krieg, war es gerade die linke Kibbutz-Bewegung, also die auch die Linken, gerade eben die Bewegung, die mit der Meretz und der Mapai verbunden ist, die tatsächlich diese Demonstrationen da auch angeführt haben. Also gerade ab 67 bis halt zum Libanon-Krieg waren die halt tatsächlich auch die wichtigsten Akteure dieser israelischen Friedensbewegung, kamen tatsächlich aus der Kibbutz-Bewegung. In der Frühzeit gab es eigentlich, glaube ich, könnte man sagen, kaum einen Platz dafür. Und zum anderen möchte ich ja ganz kurz darauf verweisen, dass Amos Oz, der auch ein sehr für die israelische Friedensbewegung sehr bekannter Mensch schreibt, der sagt halt, dass israelische Pazifisten nicht der Ansicht sind, dass Krieg das Schlimmste ist, sondern dass Aggression das Schlimmste ist. Und dass das eben so der Unterschied wäre. Also das würden Sie wahrscheinlich darauf antworten. Also ich kann das jetzt nicht irgendwie groß verteidigen, weil ich nicht wahrscheinlich andere Gedanken hätte, wie wahrscheinlich die meisten Menschen hier, weil das tatsächlich sehr unterschiedliche Friedensbewegungen, die sehr unterschiedlich strukturiert sind, aber so würde wahrscheinlich dann genau dieser Unterschied gemacht werden. Du hast erwähnt, du hast kurz angemerkt, dass sich die Muslimen selbst sehr verändert haben in ihrer Ausrichtung. So, kannst du irgendwie sagen, wie du heute siehst, oder wie du heute darstellen, wie kollektivistisch sie heute sind? Na, das Problem ist halt, dass man allgemeine, deshalb habe ich dieses Allgemeine sehr gerne auf das Historische gemacht, weil man da noch allgemeine Aussagen treffen kann. Heute ist es sehr breit gefächert. Also wenn man sich jetzt gerade die mit der Avodá zusammenhängenden Kibbutzim anguckt, da hat man tatsächlich sowas wie ein Board of Executives, einen CEO und sowas und ist sehr, sehr, ja, wo es im Endeffekt nur ein Unternehmen in kollektivem Besitz ist, dessen führende Mitarbeiter irgendwie selber aus derselben Gruppe kommen, selben Dorf kommen im Endeffekt, während du auch immer noch gerade in der linken oder auch, könnte fast sagen, linksradikalen Kibbutz-Bewegung eben schon davon sprechen kann, dass man immer noch sehr starke Aspekte hat, die sich sehr damit, der damit noch, wo es tatsächlich noch so Gedanken gibt von wir haben einen sehr starken Fokus und es gibt eben auch sehr, es ist doch zum Beispiel so, dass diese Speisesäle, was so das Herz des Kibbutz ist, wo dann eben auch diese ewig langen Versammlungen stattfinden, dass die halt zum Beispiel wesentlich ausgestalteter sind und während die Privaträume dann sehr einfach sind. Und sowas hat man dann zum Beispiel eher in diesen Teilen der Kibbutz-Bewegung noch. Also heute ist es sehr diversifiziert. Auch dieses Kibbutz Atheism ist auch unendlich diversifiziert, weil heute gibt es ein Religious Kibbutz Movement. Wenn man das, dass es die mal geben würde, hätte man das den Leuten 48 oder so gesagt, hätten die einem gesagt, du bist bescheuert. Ja, das war undenkbar. Mein Tiefvater, der im Kibbutz gelebt hat, erzählt immer gerne die Geschichte, dass alle Kleidung gleich aussah und nur in den Unterhosen halt der Name drin stand. Genau, und genau. Dass alles dann gleich gemeinsam der Schrei genau gewaschen wurde und dann wieder verteilt wurde. Genau, das ist tatsächlich so eine Geschichte, die wird sehr gerne erzählt, dass die tatsächlich morgens zur Wäscherei gegangen sind und gesagt haben, ich brauche eine Hose Größe so und so, Sockengröße so und so und T-Shirt diese Größe. Und tatsächlich, also in diesem Buch The Kibbutz Experience wird tatsächlich von den beiden gescherzt. Wahrscheinlich haben sich die ersten sogar die Zahnbürsten geteilt. Aber eben, das hat halt gerade darüber, dass der Lebensstandard eben so rapide gestiegen ist, was sehr, sehr ungewöhnlich. Also es ist nicht beispiellos, aber gerade für eine ländliche Siedlung sehr ungewöhnlich, dass ein Lebensstandard so arg und rapide gestiegen ist. Da gab es dann natürlich schon eine Bewegung, wo sich eben auch sowas, was ursprünglich auch teilweise nicht nur Kollektivismus, sondern auch schlichte Not war, eben auch geändert hat. Und das ist tatsächlich so eine ganz typische Geschichte, die da gerne erzählt wird. Also, ja. Ja, du hast gesagt, dass, wenn ich dich verstanden habe, dass es auch heute nicht mehr nur landwirtschaftliche Projekte ja. sind. Also das heißt, es gibt auch Produktion dort? Es gibt, ja, Produktion. Ja, du meinst Industrie im Endeffekt, ja. Es gibt schlichtweg Industriebetriebe heute, die in Kibbutzim gehören. Also es gibt teilweise einfach, die haben teilweise einfach sich eine Fabrik hingesetzt und haben eben nicht mehr nur einen landwirtschaftlichen Fokus. Es gibt einen regen Handel zwischen den Kibbutzim oder auch zwischen... Vollständig. Also die sind nicht irgendwie wirtschaftlich abgeschlossen. Die sind ganz normal in der Warenproduktion zugehörig. Also das waren sie aber allerdings immer. Also dass man nach außen hin regen in die Warenproduktion irgendwo eingebunden war, das war tatsächlich immer Teil davon. In der Anfangszeit natürlich in gewissen geringeren Maße, weil man schlichtweg das meiste selber gegessen hat, was man produziert hat, aber dann später wurde man halt ein sehr großer Exporteur. Und in den 80ern war das halt auch ein Riesenproblem, weil die britische Zeitung The Economist hat es mal schön zusammengefasst in der Überschrift Spain haunts Israel's farmers. Also spukt denen so. Also dass das tatsächlich dadurch, dass man so Export tatsächlich dann abhängig war, sehr große Probleme hatte, weil dann irgendwelche Länder, gerade Spanien, Italien, Griechenland, billiger produziert haben. Und das hat dann einen Großteil zu dieser Krise beigetragen, wo es dann zu dieser, nicht nur zu den Privatisierungen kam, sondern auch eben zu solchen Industriebetrieben. Und gerade mit den Industriebetrieben ging man dann auch dazu über, in Teilen der Kibbutz-Bewegung, wenn man das generell sagt, würde ich jetzt wahrscheinlich in Israel sofort einen auf den Deckel kriegen von irgendjemandem, der da zur falschen Kibbutz-Bewegung gehört. In Teilen der Kibbutz-Bewegung ist man sogar dazu übergegangen, tatsächlich wieder auf Lohnarbeit zurückzugreifen. Das heißt, irgendwelche Arbeitskräfte anzuwerben, gerade unter den, es fällt auch zusammen mit den 90ern, mit der Immigration aus der Sowjetunion. Und die wollten in keinen Kollektivsiedlungen leben, weil die halt ihre Negativerfahrungen in Russland gemacht haben, in der Sowjetunion. Und wenn dann irgendwelche Leute mit Kollektivsiedlungen gekommen sind, dann war die erste Reaktion bloß weg mit euch. Dass man da halt auch dieses Hired Labor, also Lohnarbeit tatsächlich vielfach wieder hat, gerade in Industriebetrieben. Du hattest vorhin gemeint, du könntest noch was zu Geschlechterverhältnissen ja. sagen. Ja, inwiefern haben die sich gewandelt? Also, weil du auch irgendwie Anhänger hattest, dass sich das verändert hat mit Kindertagesstätten oder sowas und ja. dass das heute wohl nicht so ist. Und genau, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ich fange kurz an mit den Kindertagesstätten, weil das tatsächlich das Falsche ist. Es sind vor allem Kindernachtstätten. Also die haben tatsächlich, was ein wichtiger Punkt ist, nicht nur Tagesstätte, sondern die haben auch gemeinsam mit diesem Haus geschlafen, was der große Unterschied ist, was auch von Psychologen und Pädagogen und so, mit denen ich darüber gequatscht habe, die haben immer gesagt, das ist das Entscheidende, das ist der zentrale Punkt. Man generell da eine Wandlung festzustellen, würde ich sagen, ist wenn er zum Positiven, aber relativ wenig. Das Kibbutz hat sich viele israelische Feministinnen kommen eben aus der Kibbutz-Bewegung oder sind eben explizit in Kibbutzim gezogen, weil abgesehen von einer gewissen Überrepräsentanz in diesen Kinderhäusern mit der Rotation der Arbeitskräfte, der Arbeitsaufgaben halt vielfach auch eine Neutralität in dem Sinne eingetreten ist, dass man eben da nicht Rücksicht darauf genommen hat und dass gerade eben Ansiedler dann teilweise sehr überrascht waren, schlichtweg, um es ganz, ganz salopp zu sagen, Frauen auf dem Traktor gesehen haben. Also Dinge, die einfach gerade in Europa halt undenkbar waren, wofür die Kibbutz-Bewegung halt auch für eine gewisse Unabhängigkeit und sowas eben immer auch ein Symbol war. Symbole sind immer schwierig, inwiefern sie sich in eine Lebensrealität übersetzt haben. Also auch etwas, das sehr gern auch nicht so viel darüber geredet wird, aber man hat tatsächlich diese Überrepräsentanz in diesen Kinderhäusern zum Beispiel gehabt. Aber ansonsten, gerade durch diese Rotation der Aufgaben, eben eher eine Neutralität und eher eine Gleichheit eben verwirklicht, als in weiten Teilen von zeitgenössischen, also gerade zu dem Zeitpunkt, wo das anfing, 1930, wo man da so über Gleichheitsgedanken geredet hat, zu Zeiten, wo das gerade in Europa irgendwie undenkbar war oder gerade nur als Kriegsnotwendigkeit denkbar war. Ja. Vielleicht eine Ergänzung, was ich sehr gut finde, dem, was du jetzt erzählt hast, ist der Film von dem Doppel-Kollektiv, der heißt Erhobene Haupt, ist so vor ein, zwei Jahren erschienen. Den kennst du nicht zufällig. Also das ist auch jetzt echt neu geworden. Das passt sehr gut dazu. Also das ist ein Film, den haben Leute aus Frankfurt gedreht. Da geht es um den Kibbutz Achbarot oder so ähnlich heißt das. Und das ist im Grunde einfach ein Interview mit sehr, sehr alten Bewohnern dort. Das sind Deutsche, die reden auch auf Deutsch, das ist ein deutscher Film, die also als Deutsche leben, während des Nationalsozialismus oder direkt danach. Ja. Aber es geht auch sehr um das Kibbutzleben. Ne? Also den kann ich sehr empfehlen. Also der wird jetzt irgendwie, ich glaube, man kann da einfach anfragen und sich den angucken oder auch vorführen. Der ist super. Also, ja. Jetzt hast du mich gerade auf eine Idee gebracht, was man vielleicht noch erwähnen kann. Es gibt eine sehr große Tendenz da. Also das Erste ist, im Nationalsozialismus gab es in der Kibbutz-Bewegung ein Sprichwort. Kommst du aus Deutschland oder aus Überzeugung? Also das war die erste große Siedlungswelle, die zweite große Siedlungswelle, die im Endeffekt eine Fluchtwelle war. Also erst die russische, nach diesen russischen Pogromen, also in der Zeit, wo irgendwie Chaim Nachman Bialik so ein Gedicht schreibt mit dem wunderbaren Titel In the City of Slaughter, wo man auch so weiß, wie die Gedankenwelt geprägt war, und dann im NS halt hatten wirklich diese Fluchtwellen, die dann auch zu einer massiven Kibbutz-Migration führen. Das andere ist, was tatsächlich sehr typisch ist, ist, dass diese Gruppen Kibbutzim gibt. Also da zum Beispiel von irgendwelchen, es gibt irgendwo das Kibbutz der Auschwitz-Überlebenden. Das sind Familien und abgesehen von irgendwelchen Leuten, die da in den letzten 40 Jahren zugezogen sind, sind das nur Familien, wo die Eltern dasselbe KZ überlebt haben. Es gibt ein Kibbutz, da leben nur Menschen, die den Warschauer, also den Ghettoaufstand überlebt haben. Also diese, gerade in Bezug auf den NS, gibt es da sehr viele Kibbutzim, die irgendwie da noch irgendwelche selben Wurzeln haben. Oder auch teilweise Leute, die mit demselben Flüchtlingsschiff gekommen sind. Es gibt ein Kibbutz, das heißt, glaube ich, auch irgendwie Kibbutz Exodus oder so, wegen der Exodus, diesem Schiff, na, das da irgendwie, wie das Schiff hieß. Nee, Exodus heißt der Film. Es gibt tatsächlich so ein ganz bekanntes Flüchtlingsschiff, das dann irgendwie die Briten versucht haben, irgendwie zu entern und dann irgendwie mit Konservendosen beschmissen wurden. Da tatsächlich auch solche Sachen. Also diese Kibbutzim sind oft irgendwie an irgendwelche solche Gruppen orientiert. Das ist mir nur kurz eingefallen. Ja. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt bis dahin, dann würden wir den offiziellen Teil jetzt beenden. Ich denke, wenn noch Fragen aufkommen, kann man jetzt sicher gleich noch das Gespräch mit Christoph suchen. Dann will ich eben. Beeilt euch, sonst bin ich betrunken. Dann würde ich eben auch nochmal danken für den Vortrag. Falls ihr euch den Vortrag nochmal anhören wollt oder ihn jemandem zeigen wollt, wir haben das Ganze mitgeschnitten, das wird auf unserer Webseite veröffentlicht in den kommenden Tagen. aif.blogsport.de. Dort könnt ihr auch andere Vorträge, die hier stattgefunden haben, euch anhören. Ja, wir haben einen Infotisch, habe ich auch gehört. Der da vorne steht, könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Wir haben Texte, Zeitschriften, Aufkleber, Bücher. Manches umsonst, manches zum Kaufen. Ihr seid eingeladen, noch hier zu bleiben. Wir werden jetzt noch ein bisschen entspannte Musik spielen und später sogar noch ein bisschen aufregen. Ansonsten kommt unser nächster Kneipe am 19. September. Unsere Kneipe findet jeden letzten Montag im Monat statt. Ja, ich glaube, das war's. Danke.